mich lecken. Man steckt nicht drin, ist kaum zu stemmen. Ich werde mich dahinter klemmen. Sehr viel Sinn ohne Verstand. Du hast mich in der Hand. Ohne Kondom. Ohne Kondom. Ohne Kondom. Ohne Kondom. Du führst mich hinter rotes Licht. Lass mich sehr im Stich. Hoch liegt die Latte, sollte stehen, sollte man nicht so eng sehen. Ich liebe dich, wenn du mich lässt und nagel dich drauf fest. Steckt nicht drin. Ohne.